Blauer Münzfernsprecher ab 5 Cent telefonieren, Lenaustraße 5 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören eine telefonierende, balkanisch anmutende Großfamilie, die hier abwechselnd sich den Hörer in die Hand gibt und ein wichtiges Familiengespräch führt. Zu meinem weiteren Zubehör gehört ein paar abgestreifte Einweg-Gummihandschuhe, die unmittelbar auf der Ablage liegen und eventuell bei dieser Familienfehde noch benötigt werden. Ansonsten hier in der Lenaustraße alles im grünen Bereich. Ahoi.